Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Heute die Farbtherapie. Frau Hämmerli war in einen langen Mantel gehüllt, als sie mein Büro betrat. Sie roch dezent nach einem Duftwasser, das mir schon mehrmals im Tram in die Nase gestochen war. Ich bot ihr eine Tasse Kaffee an. Sie aber schüttelte den Kopf und bat mich, das Fenster zu öffnen. Ich bin allergisch auf Hausstaub. Gesundheit. Bei mir atmen Sie höchstens Bürostaub. Gegen den bin ich zwar auch allergisch, aber meine Nase hat sich daran gewöhnt. Ich werde mich nie daran gewöhnen. Ich sauge mehrmals täglich die Wohnung. Alle Teppiche habe ich weggeschmissen. Und anstelle der Matratze habe ich mir ein Wasserbett gekauft. Klingt nicht übel. Vielleicht sollten wir mein staubiges Büro verlassen und auf Ihrem Wasserbett weiterreden. Das geht nicht. Mein Freund ist erst seit einer Woche tot. Ist er ertrunken? Er hat sich aus dem Fenster gestürzt. Was doch junge Männer alles tun, wenn man sie unbeaufsichtigt in der Wohnung lässt. Wir lebten nicht zusammen. Er wollte es nicht. Vielleicht wäre alles ganz anders gekommen, wenn ich darauf bestanden hätte, dass er zu mir zieht. Ich könnte Ihnen einen garantiert staubfreien Whisky anbieten. Bitte nicht. Whisky macht mich fröhlich. Und ich habe keinen Grund, fröhlich zu sein. Wir können noch ein wenig traurig sein. Ich habe darin Übung, seit mein Hamster vor über 40 Jahren starb. Ich möchte, dass Sie für mich arbeiten. Ich sauge aber keine Wohnungen. Sie sollen den Mord an meinem Freund aufklären. Dann wurde er aus dem Fenster gestoßen. Er hat sich nicht umgebracht. Sie müssen Beweise finden. Ich habe Ihnen alles aufgeschrieben. Wie er lebte, wie er war. Leider habe ich die Papiere zu Hause vergessen. Aber ich werde sie Ihnen zuschicken. Hier ist ein Foto von Hans. Moment mal. Das Gesicht kenne ich. Tatsächlich? Das ist aber seltsam. Haben Sie für Hans gearbeitet? Wollte er wissen, ob ich ihm treu bin? Während die eisig kalte Luft langsam mein Büro füllte, tauchten in meinem Kopf Bilder auf. Ich erinnerte mich an einen regnerischen Tag im Herbst und einen ziemlich bescheuerten Auftrag. Hans Brenner rief mich an und wollte, dass ich ihn ein paar Stunden in seinem Taxi begleitete, weil er sich bedroht fühlte. Jemand hat gestern auf mein Taxi geschossen. Um diese Zeit an dieser Straße. Und weshalb melden Sie den Vorfall nicht der Polizei? Ich habe meine Gründe. Ich möchte nicht, dass mein Chef glaubt, ich sei dem Taxigewerbe nervlich nicht mehr gewachsen. Bin ein guter Fahrer. Ich fluche nicht über Politiker und Baustellen und ich stelle keine unnötigen Fragen. Wenn sich jemand halbnackt in mein Taxi setzt, bitteschön. Solange er zahlt, fahre ich ihn, wohin er will. Aber erschießen lasse ich mich nicht. Ich möchte nicht unhöflich sein, aber Sie fahren jetzt bereits zum zweiten Mal durch eine Einbahnstraße. Und wenn ich mich nicht täusche, in die falsche Richtung. Ich bitte Sie dafür, dass Sie ein Auge auf die Scharfschützen werfen, die hinter Hecken und parkierten Wagen auf mich lauern. Mein Fahrstil geht Sie nichts an. Ihr Fahrstil scheint mir aber die größere Gefahr zu sein als all die Hecken, die auf Sie lauern. Zudem sehe ich hier keine Hecken, nur Mülltonnen. Oder lauern hinter denen auch Leute, die sie erschießen möchten? Ich habe die Schüsse deutlich gehört. Es pfiff und zischte. Und ich spüre, dass ich in Gefahr bin. Zu Hause auf meinem Computer schaue ich mir jeden Tag meinen Biorhythmus an. Und heute ist ein ganz besonders gefährlicher Tag. Emotional und physisch befinde ich mich auf einer gefährlichen Achse. Denken Sie bloß nicht, dass alle Taxifahrer ungebildete Tölpel sind. Wir fuhren 2 Stunden lang völlig sinnlos in der verstopften Stadt herum, ohne dass auf den Wagen und Herrn Brenner geschossen wurde. Schließlich bezahlte mir Brenner das zuvor ausgemachte Honorar und ich stolperte in eine Bar. Meine Klientin bekam leuchtende Augen, als ich ihr von dem seltsamen Nachmittag erzählte. Das beweist doch, dass er sich in Gefahr wähnte. Das beweist es doch, oder? Das beweist höchstens, dass Ihr Freund psychisch nicht sehr stabil war, was wiederum auf einen Selbstmord hindeuten könnte. Nein, nein und nochmals nein. Hans war nicht der Typ, der sich aus dem Fenster stürzt. Ich meine, das ist doch keine Art, sich umzubringen. Das ist doch viel zu unsicher, oder? Man kommt unten an und ist gelähmt und in der Zeitung steht dann etwas von einem Wunder. Hans machte keine halben Sachen. Aus welchem Stock ist er gefallen? Aus dem dritten. Wer so etwas machte, geht doch auf das Dach eines Hochhauses, oder? Vielleicht hatte er Höhenangst. Hans hatte psychische Probleme. Aber nichts, was auch nicht Sie oder ich ab und zu haben. Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand hinter einer Hecke auf mich lauert, hat das meist berufliche Gründe. Und als Frau gehört es leider zum Alltag in dieser Stadt, sich bedroht zu fühlen. Was also unterscheidet uns beide von Hans? Weshalb stürzen Sie sich nicht aus dem Fenster? Sie zeigte auf das Fenster und ich hustete, um sie darauf aufmerksam zu machen, dass Minustemperaturen nicht unbedingt nötig wären in einem so kleinen Büro. Sie aber ließ sich nicht erweichen, legte mir ein paar Hunderte auf den Schreibtisch und ging. Ich schloss das Fenster und ging danach ebenfalls. Im Polizeipräsidium traf ich auf einen schlecht durchlüfteten Beamten. Na, Maloney? Können Sie sich immer noch keine anständige Heizung leisten und kommen deshalb zu uns in die warme Stube? Da, wo viel warme Luft produziert wird, lässt es sich gut überwintern. Die Aufgabe für die Polizei wird nicht leichter, Maloney. Die Bevölkerung glaubt jetzt vielleicht, dass weniger Banken überfallen werden, wenn man immer mehr Bankfilialen schließt. Was aber machen all die Leute, die von den Banken entlassen werden? Einige davon werden kriminell, einige werden Privatdetektiv. Zwei Übel dieser Welt. Und nur eine Ursache. Was meinen Sie, Maloney? Sie haben eine der großen Plagen dieser Welt vergessen. Der Beamte ist nur da von volkswirtschaftlichem Nutzen, wo er bestechlich ist. Sie aber taugen höchstens als Dekorationsgegenstand in einem Horrorkabinett. Jetzt reicht es aber, Maloney. Beamte sind es, die dem Bürger ein Gefühl der Sicherheit vermitteln. Die Wirtschaft läuft nur noch diesem Scherenalter Valuta hinterher. Wir aber sind Volksaktien. Die keiner will. Weil sie zum Beispiel nicht aufklären, wer Hans Brenner ermordet hat. Brenner, sagten sie. Brenner. Ist nicht in meinem Gedächtnis gespeichert. Handelt es sich bei dieser Person vielleicht um eines dieser Phantomopfer, mit dem sie meine Zeit bis zur Pension unnötig verkürzen? Brenner soll sich angeblich aus dem Fenster gestürzt haben. Ach so, dieser Brenner. Der Fall ist klar. War in psychologischer Behandlung. Litt an Depressionen und Verfolgungswahn. Es gibt nichts, was es nicht gibt, Maloney. Dieser Taxifahrer glaubte im Ernst, dass sein Taxi Mobbing gegen ihn betreibe. Das Taxi soll ihn gemobbt haben? Genau, Maloney. Wenn Sie mich fragen, sind daran nur die Medien schuld. Überall liest und hört man von Menschen, die gemobbt werden. Ist doch alles Quatsch, Maloney. Mich mobbt niemand. Sie mobbt auch niemand. Weil das gar nicht nötig ist. Sie finden sowieso nie mehr eine vernünftige Arbeitsstelle. Ich kehrte in mein Büro zurück und zappte mich durch alle Fernsehkanäle. Auf keinem wurde jemand gemobbt. Dafür gab es jede Menge Liebesdramen und Serien, in denen fröhliche Menschen so taten, als wären sie Schauspieler. Ich wartete, bis es dunkel wurde und mein Whisky zur Neige ging. Ich erfuhr von meiner Klientin, dass sich ihr Freund bei einer Psychologin behandeln ließ, die nicht über alle beruflichen Zweifel erhaben ist. Sie empfing mich in einem kanariengelben Hosenanzug, in einer Wohnung, in der ein Heizlüfter der einzige, einigermaßen moderne Gegenstand zu sein schien. Bis meine Augen auf mehrere seltsame Lampen stießen, die, wie in einem Verhörraum, zu einem Stuhl hin gerichtet waren. Setzen Sie sich ruhig. Vor 5 Jahren entwickelte ich eine eigene Farbtherapie, die alles bisher Dagewesene in den Schatten stellt. Der Mensch ist nämlich mental nicht darauf eingerichtet, täglich von Farben bombardiert zu werden. Ursprünglich lebten wir in einem farblich eher eintönigen Dasein. Auf dem Land dominiert Grün und Braun, in der Stadt Grau. Seit uns aber durch das Fernsehen alle Farben täglich in unglaublicher Wucht ins Gehirn gejagt werden, sind wir alle krank. Die Leute sollten mehr Radio hören, aber kein buntes, nur ein schwarz-weißes, wie es sich gehört. Nein, nein, das nützt nichts. Wir sind bereits alle verseucht und müssen uns radikal entfarben. Ah, und das geht, indem man wie Sie schreiend gelbe Klamotten trägt. Nur wenn man zu viel im gelben Bereich gelebt hat. So wie Sie aussehen, ist grün Ihr Problem? Mit Grünen habe ich keine Probleme. Ich diskriminiere niemanden wegen seiner Hautfarbe. Sie müssten täglich in Hellgrün baden. Das würde Ihnen guttun. Und vermeiden Sie braune Soßen. Manchmal trinke ich einen Bourbon. Ja, ja. Alkoholiker haben alle ein Grünproblem. Und was für ein Problem hatte Hans Brenner? Dieser bedauernswerte Mensch lebte im roten Bereich. Manchmal sogar im violetten. Er hat mir im Taxi von seinen Problemen erzählt. Mir ist, als wäre es gestern gewesen. Der Wagen gehorcht mir nicht mehr. Er wendet sich gegen mich. Das ist eindeutig violett. Nein, das ist rot. Aber gleich schaltet es auf grün. Ich kenne jede verdammte Ampel dieser Stadt auswendig. Manchmal träume ich nachts davon, wie ich durch die Stadt fahre und überall schalten die Ampeln auf rot, wenn sie meinen Wagen sehen. Und jetzt wendet sich auch noch der Wagen gegen mich. Was soll ich bloß tun? Sie sollten sich Ihrer Farbe stellen. Ich schlage vor, dass ich Sie intensiv mit Violett bestrahle. Wahrscheinlich spielt auch Gelb eine gewisse Rolle. Fühlen Sie sich manchmal wie ein römischer Feldherr, dem seine Truppen davongelaufen sind? Ich fühle mich wie ein beschissener Taxifahrer, dem sein Taxi nicht mehr gehorcht. Sie müssen in Ihrer Jugend mit Gelb bestrahlt worden sein. Wuchsen Sie in der Nähe eines Sonnenblumenfeldes auf? Meine Mutter starb an Gelbsucht. Könnte es damit zusammenhängen? Die Tragik dieser Menschen besteht darin, dass sie nicht akzeptieren können, dass Farben ihr Leben nicht nur beeinflussen, sondern regelrecht bestimmen. Sie haben Hans Brenner auf einer Taxifahrt kennengelernt? Nein, nein. Sein Chef bat mich, Herrn Brunner zu therapieren. Und woher kennen Sie Brenners Chef? Er ist auch bei mir in Behandlung. Aha. Typischer Fall von Orange. Herr Thalmann, so heißt Brenners Chef, leidet an gewissen hormonellen Störungen. Er ist hormonell instabil. Klingt so, als würde der Mann an sexuellen Ausschweifungen zugrunde gehen. Mehr darf ich nicht verraten. Ich habe noch ein paar Termine frei. Ich werde Sie entgrünen. Danach fühlen Sie sich wieder wie 19. Mit 19 fühlte ich mich elend. Und hatte Pickel. Ihnen kann ich es wohl überhaupt nicht recht machen. Das ist typisch für eine multikolorale Fehlfunktion. Sie sollten sich täglich mit verschiedenen Grünstufen bestrahlen lassen. Ich verließ die farblose Praxis und machte mich auf die Suche nach einem bunten Steak, fand aber nur fleischlose Gerichte in einem Restaurant, in dem die Gäste aussahen, als hätten sie gerade einen Allergietest über sich ergehen lassen. Der Chef des toten Taxifahrers sah dafür erfrischend ungesund aus. Ein dicker Bauch quoll aus seiner Hose und er roch wie ein voller Aschenbecher. Ich mag den Geruch von Benzin und Öl. Schon als Kind spielte ich am liebsten in der Garage meiner Eltern. Wenn ich in die Ferien fahre, besuche ich regelmäßig ausländische Tiefgaragen. Wussten Sie, dass Benzin überall anders riecht? Wie viele Taxifahrer arbeiten für Sie? 12. Dazu kommen noch ein paar, die nur an einzelnen Tagen oder am Wochenende fahren. Eigentlich bin ich zu klein. Aber um größer zu werden, fehlt mir das Geld. Wahrscheinlich ziehe ich mich sowieso bald zurück. Es ist wie eine Seuche. In die mechanische Welt dringt immer mehr der Computer ein. Ich kann mit diesen Dingern nichts anfangen. Bei einer Maschine macht man sich die Hände schmutzig. Dafür läuft sie nachher wieder. Aber ein Computer ist undurchschaubar. Und Hans Brenner? War er auch undurchschaubar? Ein armer Kerl. Er ist krank gewesen. Aber ich habe ihn nicht entlassen. Obwohl er so viele Leerfahrten machte, wie kein anderer meiner Fahrer. Weshalb interessieren Sie sich für ihn? Seine Freundin glaubt, dass er ermordet worden ist. Das kann ich verstehen. Sich mit dem Gedanken abzufinden, dass jemand einfach so gegangen ist, ja, freiwillig, das ist unerträglich. Leider war es aber so. Brenner hatte Schulden und ihn plagten Ängste. Mich plagten ebenfalls Ängste. Allerdings nicht solche, die mir den Verstand raubten. Doch ich hatte schon mehrfach erlebt, dass Klienten, denen man eine unangenehme Wahrheit bestätigt, ziemlich knauserig werden können. Meine Klientin empfing mich sinnigerweise in einem Shoppingcenter, in dem eine Truppe von Heilsarmisten Weihnachtslieder sang. Zuerst konnte ich es nicht glauben, aber als ich den Beleg fand, staunte ich nicht schlecht. Hans hat am Tag vor seinem Tod 4 Anzüge gekauft. Da drüben in dem Geschäft. Sieht teuer aus. Ist es auch. Was sagen Sie dazu? Ein Selbstmörder, der sich neue Anzüge kauft? Konnte er sich die Klamotten überhaupt leisten? Natürlich nicht. Er liebte es, Taxifahrer zu sein. Aber Taxifahrer verdienen lausig. Zudem spielte er gerne auf seinem Computer. Dutzende von teuren Spielen hat er sich jedes Jahr gekauft. Und alle 2 Jahre ein neuer Computer. Er hatte Schulden. Mir will einfach nicht in den Kopf, weshalb er sich diese Anzüge gekauft hat. Sie hielt mir eine Kaufquittung unter die Nase. Ich staunte nicht schlecht. Die Anzüge kosteten so viel wie 3 Monatsmieten meines Büros. Frau Hämmerli lud mich zu einem Teller Pommes ein. Mein Magen tat, was er in solchen Situationen immer tut, freudig knurren. In der Wohnung meiner Klientin waren alle Fenster geöffnet und kein Stäubchen wirbelte durch die kahl eingerichteten Zimmer. Sie wohnte in einem Haus, das von 2 stark befahrenen Straßen eingerammt wurde. Mein Blick schweifte durch die Räume, doch nirgends erblickte ich ein Wasserbett. Ich habe das Bett verkauft. Es ist ganz gesund, eine Weile auf dem Boden zu schlafen. Und ich dachte immer, ich sei der Einzige, der diesem Hobby nachgeht. Natürlich schlafe ich nicht direkt auf dem Boden. Ich habe mir eine spezielle Matratze aus Schaumstoff und Leder machen lassen. Da hat meine Allergie keine Chance. Das Leben einer Allergikerin scheint mir reichlich kostspielig zu sein. Ist es auch. Aber was soll ich tun? Wenn ich ständig niese, verliebt sich nie mehr ein Mann in mich. Männer sind nicht sehr wählerisch, wenn es ums Niesen geht. Ich verstehe das einfach nicht. 4 teure Anzüge hat er sich gekauft. Und diese seltsamen Andeutungen, die er machte, als wir uns zuletzt sahen. Was für Andeutungen? Ich habe Ihnen nichts davon erzählt, weil ich zuerst dachte, Sie könnten sie falsch interpretieren. Wir tranken etwas in einer Bar. Hans war sehr aufgekratzt. Das ist unglaublich, was diese Dinger heute alles können. Aber du kannst dir doch so etwas gar nicht leisten. Diese digitale Fotokamera, was hat die gekostet? Ach komm, immer redest du nur von Geld. Alle kaufen heute nur noch auf Pump. Wozu gibt es sonst diese Ratenzahlungen? Ist doch egal. Das ist nicht egal. Man sollte immer nur das Geld ausgeben, das man verdient. Du bist altmodisch. Bin ich nicht? Bist du doch. Aber was soll's? Bald spielt das sowieso keine Rolle mehr. Was meinst du damit? Abwarten. Verstehe. Sie glaubten zuerst, dass er damit seinen Selbstmord ankündigte. Ich wollte es zuerst nicht wahrhaben. Er könnte aber auch etwas anderes damit gemeint haben. Genau. Er könnte damit angedeutet haben, dass er drauf und dran war, zu Geld zu kommen. Und das wiederum könnte ein Hinweis darauf sein, weshalb er ermordet worden ist. Was aber hat er getan? Einen Überfall? Vielleicht mit einem Komplizen? Wie immer, wenn es um ungeklärte Kriminalfälle ging, war der Weg ins Polizeipräsidium naheliegend und dennoch beschwerlich. Es gelang mir, zwischen 2 Kreuzworträtseln einige Auskünfte zu erhalten. Wenn wir den ganzen Tag in Mordfällen wühlen würden, die gar keine sind, wäre das Verschwendung von Steuergeldern. Wenn Sie das tun, Maloney, dann nennt man das wohl Resozialisierung. Hans Brenner hat sich nicht das Leben genommen, er wurde ermordet. Ich habe mir die Akte noch einmal angeschaut, Maloney. Sie ist so dünn wie Klopapier auf unseren Toiletten. Es gab am Tatort allerdings einige seltsame Spuren. Man fand fremde Fingerabdrücke an verschiedenen Schubladen. Das muss aber nichts heißen, Maloney. Vielleicht nützte ein Einbrecher die Tatsache aus, dass sich der Mieter gerade aus dem Fenster ins Jenseits verabschiedet hatte. Oder der Mörder suchte nach etwas, was er in der Wohnung vermutete. Vielleicht. Oder möglicherweise. Das sind alles Wörter, die in meinen Kreuzworträtseln praktisch nicht vorkommen. Fand man auch fremde Fingerabdrücke am Computer? Davon steht hier nichts. Auf was wollen Sie eigentlich hinaus, Maloney? Ich wollte vor allem aus dem tristen Gebäude hinaus, was ich, wie ich später, auch tat. Gemeinsam mit meiner Klientin betraten wir die Wohnung des toten Taxifahrers. Der Mietvertrag war noch nicht gekündigt worden und die Verwandten des Toten hatten noch nichts aus der Wohnung entfernt. Und Sie glauben tatsächlich, dass wir auf dem Computer etwas finden, das uns auf die Spur des Mörders bringt? Allerdings. Ihr Freund kaufte sich eine digitale Fotokamera. Die Bilder, die er damit schoss, hat er vermutlich auf einer Festplatte abgelegt. Ja, aber was haben die Bilder mit seinem Tod zu tun? Das wissen wir, wenn wir die Bilder gesehen haben. Hier, das sind die Fotos. Oh je, ich glaube, das sind sie nicht. Das sind pornografische Fotos. Allerdings. Er hat mir nie erzählt, dass er solche Fotos macht. Es sind schlechte Fotos, nicht wahr? Aber man erkennt die beiden Hauptdarsteller. Ein dicker, weißer Mann und eine schöne, junge Schwarze. Und der Dicke ist niemand anderer als der Chef von Hans Brenner. Hat er Hans dafür bezahlt, diese scheußlichen Fotos zu knipsen? Ich erklärte ihr, wozu solche Fotos gut sein konnten. Sie schüttelte langsam den Kopf. Und als sie den Computer wieder ausschaltete, verloren sich einige ihrer Illusionen in der Welt der elektronischen Bauteile. Sie schwieg, als ich mich von ihr verabschiedete. Herrn Thalmann traf ich, erwartungsgemäß, in der Tiefgarage. Es war ein Schock für mich, als Brenner mir die Fotos zeigte. Stellen Sie sich das vor. Ich habe ihm den Rücken freigehalten. Ich habe ihn zu der Therapeutin geschickt, damit er seine Probleme in den Griff kriegt. Und was tut er? Er redet mit der Therapeutin nicht nur über seltsame Farbtherapien, sondern auch über seinen Chef. Und die Therapeutin ist ebenfalls ziemlich gesprächig und erzählt ihm, dass sie unter hormonellen Verwirrungen leiden. Diese Frau hat mir geholfen, als ich starke Rückenschmerzen hatte. Sie hat mir auch geholfen, als ich vor ein paar Jahren trübsinnig wurde. Ich dachte, sie hilft mir, mein sexuelles Verlangen zu heilen. Ich habe erst seit ein paar Jahren dieses Verlangen nach jungen, dunkelhäutigen Frauen. Es muss mit einem Farbschock zu tun haben. Aber die Therapie half nicht. Brenner erfuhr davon und kaufte sich eine neue Kamera. Er muss mich beschattet haben. Es war erniedrigend, als ich die Fotos sah. Er wusste, dass ich es mir nicht erlauben kann, fremd zu gehen. Ich gehöre einer Freikirche an, in der Ehebruch ein Verbrechen ist. Ich hätte alle meine Freunde verloren. Ich nehme an, dass auch Mord in dieser Freikirche ein Verbrechen ist. Ich war nicht selbst, als ich es tat. Es kam über mich. Das sagen fast alle. Die Gefängnisstrafe wird unerträglich für mich sein. Im Gefängnis riecht es weder nach Motorenöl noch nach Benzin. Dafür riechen die Mitgefangenen. Es ist wie ein schlechter Witz. Wenn Brenner mich gefragt hätte, ob ich ihm Geld leihen würde, ich hätte es getan. Aber erpressen lasse ich mich nicht. Meine Klientin war einerseits traurig und andererseits froh darüber, dass sich der Tod ihres Freundes doch noch als Mord herausstellte. Das Honorar investierte ich in ein verlängertes Wochenende nach Rom. Es regnete jeden Tag und es streikte ziemlich jeder und jede. Aber unser Eins gönnt sich ja sonst nichts. Die haarsträubenden Fälle des Philip Maloney. Sie hörten Die Farbtherapie,